Er wolle zwar die neue Premierministerin Theresa May weiter unterstützen, aber keine Ablenkung auf den Hinterbänken sein, so Cameron heute wörtlich in seinem Wahlkreis in Oxfordshire. Cameron war 2005 Vorsitzender der Konservativen geworden, hatte die Partei 2010 in einer Koalition mit den Liberaldemokraten zurück an die Regierung geführt und im vergangenen Jahr überraschend die absolute Mehrheit für die Konservativen im Unterhaus geholt. Danach gab er dem Druck der EU-Skeptiker in seiner Partei nach und setzte das Referendum über die Mitgliedschaft in der EU an. Dieses Referendum verlor er. Nach seinem Rücktritt als Premierminister war er nicht wieder im Parlament aufgetreten.